Immerfort wollte ich, dass ihr mein Hungern bewundert. Ihr solltet es aber nicht bewundern. Ich kann nicht anders, weil ich nicht die Speise finden konnte, die mir schmeckt.